Das sieht ganz gut aus. Ja. Also nicht wie du schnippst, aber der Ton. Doch, da sehe ich auch sexy bei aus. Das stimmt. B-Note gibt es volle Punktzahl. Ja, eine auf einer Skala von 1 bis 5 mit dem Höchstwert 10 eine minus 3. Nein. Nein. Für die akustische Ausführung ja. Ist das kein schönes Schnippen? Ich kann es jetzt auch nicht mehr. Na toll, du hast ja, mich kaputt gemacht. Ich habe natürlich alles klar läuft. So, wollen wir anfangen. Lass uns mal anfangen. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Nerdgedöns-Podcast. Ich bin hier der Nerd und bei mir ist die Freundin vom Nerd. Hallo, das ist die Kathi. Die Kathi. Genau. Entschuldigung. Eigentlich kann man das auch mal erzählen, was man irgendwann bei irgendeiner Aufnahme dann deinen Namen gesagt und so. Die Kathi. Ja, genau. Das war sehr niedlich. Ja. Sie kann auch niedlich sein. ja, wir haben den 5. Film mittlerweile geguckt im Japanuary. Ein Film, der mich ein bisschen überfordert hat. Ein bisschen überfordert und auch unterfordert hat, muss ich sagen. Wir gehen da gleich im Einzelnen drüber ein. Wir haben Paprika gesehen. Mhm. Ein Film, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Eines der, ich würde mal so weit gehen zu sagen, Meisterwerke von Satoshi Kon. Mhm. Ein Regisseur, der hier im Japanuary von einigen auch schon besprochen worden ist. Also Tokyo Godfathers ist in einem Podcast schon besprochen worden. Und auch einige Leute haben Paprika auf ihre Japanuary-Liste draufgepackt. Und ich wollte den immer mal sehen und hab, also der Japanuary ist für mich ja auch sowas wie eine Entschuldigung, ne? Yeah. Endlich mal so die Filme nachgucken zu können, die ich mir seit Jahren vornehme. Dazu gehört ja zum Beispiel eben auch Summer Wars, den wir als erstes besprochen haben, und jetzt eben auch hier Paprika. Und weil der Film so eine super stringente Handlung und auch Darstellung hat, hast du mir empfohlen, doch, dass ich doch mal die Handlung zusammenfasse. Ja. Genau. Also, die Handlung ist ungefähr so. Ja, das sagen die einen, die anderen sehen das anders. Also es ist im Grunde genommen so eine Detektivgeschichte, möchte ich sagen. Also es geht schon so darum, also wie soll man anfangen? Es gibt so ein technisches Gerät, den DC Mini, der so die Möglichkeit gibt, Träume aufzuzeichnen, zu teilen. Und das ist so ein Prototyp. Und da gibt es ein paar Einheiten von, die sind alle irgendwie abhanden gekommen. Und dieses Forscherteam, dieses Wissenschaftlerteam versucht, der ganzen Sache auf die Spur zu kommen. Das sind drei sehr unterschiedliche Typen. Also ich habe die Namen auch zum Teil einfach nicht gemerkt, weil so viele Figuren waren. Die Chiba, wie sie, glaube ich, hieß mit dem Vornamen. Dann den Takita. Und von dem Alten habe ich mir den tatsächlich nicht merken können. Das waren einfach unfassbar viele Figuren. Und ich bin so unheimlich schlecht mit Figuren und Namen. Und das kriege ich immer einfach nicht hin. Auf jeden Fall eine Wissenschaftlerin. Dann der, ja, so ein bisschen so der Schrauber, der das ganze Ding auch erfunden hat, eben der Takita. Und dann eben so der ältere Herr, der so ein bisschen beratend der ganzen Sache auch zur Seite steht. Und die sind eben auf der Suche nach diesem Gerät, weil das eben in den falschen Händen sehr gefährlich sein kann. Man kann damit nämlich also auch das Bewusstsein anderer Menschen manipulieren, kann den Gedanken einspeisen. Wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, es gibt einen Film namens Inception, der sich aus diesem Film offensichtlich sehr viel genommen hat. Also, du hast ihn noch nicht gesehen, Inception? Ja, beziehungsweise nicht aufmerksam. Also, ich habe ein paar Stellen draus gesehen. Ich weiß grob, worum es geht, aber ich habe ihn noch nicht als komplettes Werk konsumiert. Also es ist halt, also das ist, beide Filme machen Dinge, bei denen ich mir gewünscht hätte, der jeweils andere hätte es auch gemacht. Also es ist gleich, ich muss gleich in der Besprechung erklären. Ich möchte mal an dieser Stelle, das machen wir sonst nicht, weil wir sonst gnadenlos alles wegspoilern, was uns vor die Flinte kommt. Und das soll ich extra dazu sagen, ich gebe hier meine Spoilerwarnung aus, weil der Film dann doch ein paar Tricks und Kniffe hat, die man vielleicht noch erleben möchte. Also wer den Film jetzt noch nicht kennt, und auch bei Inception gebe ich jetzt hier eine Spoilerwarnung aus. Es kann ja sein, dass den jemand noch nicht gesehen hat. So wie ich. So wie du. Ja. Ja, aber du bist jetzt aber mitgegangen, mitgefangen. Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich finde Inception auch nicht einen besonders guten Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch Paprika nicht unbedingt den Burner, für den der Film gehalten wird. Und vielleicht was ein Fehler, Inception vorher zu gucken für mich. Ich wusste ja nicht, dass es sowas wie Paprika gibt, bis ich irgendwann über Inception auch mich ein bisschen informiert habe. Ist schwierig. Das Motto von Inception sind eben auch so diese Menschen, die mit dieser Traummaschine Informationen aus Leuten herausholen wollen. Und die Idee in dem Film ist einfach, dass sie das irgendwann umdrehen. Deswegen heißt es ja auch Inception. Also die wollen den Leuten halt irgendwann eine Idee geben, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist hier zum Teil auch drin. Also das ist nicht das Grundmotiv, sondern das Grundmotiv ist erstmal, dass es diese Technik gibt. Das ist was sehr Schönes, wie der Takita das sagt. Also er möchte das gerne teilen. Also sein Assistent, Kollege hatte den gleichen Traum und die wollten diese Träume einfach noch deutlicher miteinander teilen. Und das wird in dem Film so ein bisschen romantisiert. Mhm. Ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, anderen Leuten meine Träume mitzuteilen. Also außer wenn wir beide nachts aufwachen und ich erzähle dir, was mir gerade so eingefallen ist. Das finde ich dann immer gruselig. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich finde es eine merkwürdige Idee. Ich verstehe, warum dieses Forschungsteam dran ist. Die nutzen das nämlich oder wollen es nutzen für psychotherapeutische Gründe. Genau. Also anhand der Träume, die direkter zu erleben als das, woran Leute sich normalerweise erinnern, wenn sie träumen. Und da ganz anders Rückschlüsse drauf ziehen zu können, was sie träumen, was das bedeutet im richtigen Leben. Da gibt es dann als Fallbeispiel den Kanekawa, der, glaube ich, heißt. Das ist ein Detektiv, der immer so einen wiederkehrenden Traum hat, wie er jemanden in den Rücken schießt. Oder er kann es nicht ganz deuten, also irgendwie vor ihm im Flur geht jemand zu Boden und also er vermutet, dass er es unter Umständen selber sein könnte, hat aber auch so die Idee, vielleicht ist es jemand anderes. So möchte auf jeden Fall rausfinden, was dahinter steckt und ob das nur einfach nur ein Bauchgefühl ist oder ob da wirklich ein Mordfall steht und dass er das einfach nur träumt. So, und der wird so ein bisschen als Fallbeispiel eben dargestellt und an dessen Krankheitsgeschichte möchte ich es gar nicht nennen, aber dessen Traumwelt wird so ein bisschen versucht darzustellen, wie diese ganze Technik und dieses ganze, ja, diese Mediation, möchte ich es eigentlich fast schon nennen, dann eben auch mit dieser Maschine eben funktioniert. Und Kanekawa dringt dann also nicht nur diese Traumwelt von sich selber ein, sondern ist dann eben auch noch ein elementare Figur, dann eben auch später für die Auflösung der Geschichte. Ja. Also eine handelnde, eher so eine eingreifende, handelnde Figur, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, und man hat also nebenher immer noch so Paprika, also die titelgebende Figur. Das ist eine rothaarige in so einer kleinen Springbluse, in so einer Jeans und Turnschuhen. Die ist ja flippig und sie ist aber auch nur in dieser virtuellen Welt unterwegs. Und was man relativ schnell merkt, ist sie eben auch Teil von dieser einen Forscherin. Also sie ist eine zweite Persönlichkeit, also mit der die Forscherin auch nicht wirklich im Reinen ist. Also die sehr deutlich, dass es zwei Personen sind und nicht wirklich Teile, am Anfang zumindest ist es nicht Teile derselben Persönlichkeit, sondern es sind eindeutig am Anfang noch zwei Personen. Ja, eine Zeit lang wirkt es ein bisschen wie so eine Art Schutzavatar für die Forscherin selber, wenn sie in den Träumen anderer arbeitet, damit sie eben nicht selber involviert ist, sondern dass sie so eine Art Avatar hat, der für sie involviert sein könnte. Und das ist den anderen zum Teil möglich, aber eher so fremdbestimmt, dass sie irgendwann anders in den Träumen auch aussehen. Normalerweise haben sie ihr eigenes Aussehen. Vielleicht andere Klamotten oder andere Situationen. Aber im Grunde genommen sehen sie halt so aus, wie sie aussehen. Aber durch den Einfluss von außen, der dann irgendwann stattfindet, eben durch diese geklauten Prototypen, verändern sich dann also auch die Motive, das Aussehen. Also dieser Takita, der dann irgendwann, also der ist sehr groß und sehr kräftig, möchte ich sagen. Und er ist dann einfach irgendwann so ein Aufziehroboter, ne, mit so einem flachen Gesicht und geht dann da also auch von der Persönlichkeit eine ziemliche Transformation durch und verliert sich auch in diesen Traumwelt ein Stück weit. Ich bin halt so ein bisschen ratlos. Ich finde die Handlung an sich, dadurch, dass man Inception gesehen hat, geht die Handlung mir nicht weit genug. Also sie hätte für mich noch ein bisschen weiter überdrehen können, weil Inception irgendwann den Kniff eingeht zu sagen, in was für einer Ebene sind wir jetzt? Die gehen halt nicht nur ein oder zwei Ebenen in die Träume rein, sondern irgendwann sind die in der 12. Ebene. Also da träumt dann eine Figur im Traum und dann gehen die in diese Träume auch noch rein. Und das ist so eine Sache, das macht Paprika auch auf einem relativ moderaten Level, dass irgendwann so der Punkt kommt, jetzt sind wir ja alle aufgewacht, da sind wir hier und dann kommt aber langsam raus, okay, es ist immer noch knallbunt und überdreht und die Träume wirken sich jetzt irgendwie auch auf die Realität aus. Also es ist nicht so ganz deutlich, was da jetzt genau gerade passiert und wie die Träume jetzt die Menschen in der Realität auch so beeinflussen können, dass Schäden an Gebäuden stattfinden können und so weiter und so fort. Also mich hat der Film zuweilen eher verwirrt. Das hat er auf jeden Fall. Ich glaube, das will er auch an vielen Stellen. Ich finde ganz spannend, dass er mich zuerst an einen anderen Film erinnert hat. Nicht an Inception, sondern an, ich glaube, der hieß The Cell. Ja. Wo es ja auch eine Psychologin oder ähnliches gibt, die eben in das Gehirn eines, in dem Fall Serienmörders, eindringt, um rauszukriegen, wo der sein letztes Opfer versteckt hat. Also sie macht das normalerweise auch in andere Gehirne, genau, um denen zu helfen. Und der Hauptplot ist dann aber, dass sie das eben auch macht, in das Gehirn dieses Serienmörders einzudringen, um ein Mädchen zu retten, das der als letztes entführt hat und man weiß nicht, wo die ist. Also ihn hat man geschnappt, aber er packt nicht aus und so. Und das war das, woran mich das zuerst erinnert hat. Diese wechselnden Szenerien in den Traumwelten. Auch diese Paprika als Avatar, weil das hat die in The Cell auch so ein bisschen. Jennifer Lopez, danke. Und ich weiß, ich war damals von The Cell wahnsinnig geflasht. Also von der Idee, in andere Leute Unterbewusstsein und Träume eindringen zu können. Ich jetzt so, ist das gruselig? Ich fand The Cell halt immer hart kacke. Okay. Ich finde den, also optisch ist der Film, und das können wir gleich auf Paprika auch so ein bisschen beziehen, optisch ist der Film opulent, ja, verstörend und ist ein ziemlich krasses Werk. Jennifer Lopez Aufgabe in dem Film ist im Grunde genommen gleich null, weil Owen Wilson, nee, wer ist das nochmal? Es ist nicht Owen Wilson, der andere. Ja. der andere. Seid ihr mal zusammen. Ihr wisst, wen ich meine. Der andere, nicht Owen Wilson, der andere. Der macht halt nebenher Detektivarbeit und findet den Mörder halt. Ja. Und sie macht halt gar nichts. Also der Film ist einfach nur Effekthascherei, Style over Substance. Deswegen finde ich das halt hart scheiße. Soweit würde ich bei Paprika nicht gehen, weil da noch ein paar philosophische Fragen gestellt werden. Also auch so dieses Träume teilen und wenn man mit jemandem sehr nah verbunden ist, dann noch eine Ebene höher geht, also nicht nur eine körperliche oder Liebesbeziehung eingehen, sondern auch so eine spirituelle und Träume haben ja auch was Magisches und wir haben keinen Einfluss auf sie und das ist eine Sache, die hier diskutiert wird. Gar nicht so sehr sind wir jetzt in der Realität, das hat Matrix meiner Meinung nach noch einen Tacken besser gemacht, aber weil da auch der Bruch krasser war, ein Stück weit, also zwischen Realität und Fiktion, eben weil die Fiktion was sehr Alltägliches gewesen ist und die Realität was sehr Krasses abgedreht ist. Ja. Und hier ist es ja wiederum exakt genauso, genau andersrum, so, das wollte ich sagen. Genau. Ich fand den tatsächlich, also ich fand Paprika ziemlich gut, also mir hat er gut gefallen. Ich habe relativ zeitig auch gesagt, so bisher ist es jetzt der Film, der mir am besten gefällt von denen, den wir gesehen haben. Es mag daran liegen, dass es jetzt mal kein Film mit jugendlichen Protagonistinnen ist. Das hatten wir ja bisher immer, dass es Kinder oder Jugendliche waren. Ja, ja. Die tauchen hier jetzt erstmal so gar nicht auf. Und es ist halt wirklich ein Film mit einer Krimi-Handlung, was auch mal was anderes ist, als wir bisher hatten. Ich würde Paprika vielleicht auch als den ersten wirklich erwachsenen Film bezeichnen, den wir geguckt haben. Wir haben uns ja schon so, ich will nicht sagen gestürzt, aber in meiner Auswahl habe ich mich schon so auf die Filme konzentriert, die ich halt auch gut finde. Und ja, ich mag halt diesen Clicky-Booty-Kinderkram. Kann ja auch nichts dafür. Der ist ja auch schön. Ja. Also ich fand ja die bisherigen Filme nicht schlecht. So, gar nicht. Im Gegenteil, ich fand die sehr schön. Aber jetzt mal einen Erwachsenenfilm dabei zu haben, finde ich einfach auch ganz angenehm. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich gesagt habe, so bisher gefällt es mir gut. Was mir ebenfalls gut gefallen hat, waren sehr viele Anspielungen auf Alice im Wunderland, die drin waren, ja, fand ich. Ja, oder Pinocchio, es gab auch die blaue Fee, die kleine. Genau, also es gab so verschiedene so Anklänge an Märchen und ähnliches. Oder grundsätzlich auch so an Filme. Immer ein großer Fan von. Ja, gab ja auch so viele Anspielungen an Filme, dass irgendwann auch einige der Filmposter erkannt, die da eben im Bild waren. Ein Herz und eine Krone! Noch nie was von gehört. Ich muss auch sagen, ich bin, was Audrey Hepburn angeht, definitiv im Rückstand. Also da muss ich definitiv mehr nachholen. Okay. Ja. Wir haben ja was im Regal, glaube ich, gerade, ne? Ja, ich glaube, da ist was da. Ja. Nee, das war Catherine Hepburn, das ist die andere Hepburn. Mann! Ja, es gibt zwei davon, das ist fies und die sind nicht mal verwandt. Schweinerei. Ich sag dir. Aber also dieses Filmthema ist ein ziemliches Ding. Und auch so, dass der Film halt zwei Figuren hat, nämlich diese beiden Kellner, die eigentlich in anderen Filmen so eine erklärende Ebene gewesen sind, die sich einfach auch mal während des Films einfach mal weigern, Antworten zu geben. Mm. Was auch so eine schöne Metaebene für dieses Genre von diesem Reality Bending-Gedöns irgendwie ist. So, dass da einfach immer Figuren sind, die das alles noch mehr so dieser Morpheus in Matrix, die das bis ins letzte Detail durcherklärt. Und irgendwann dann denkst du so, ja, ist okay, ich habe die erste halbe Stunde des Films gesehen, ich habe verstanden, worauf es hinausläuft. Erklär mir den Scheiß nicht. Yep. Na, das, Das ist das, was mir an der Matrix seit Jahren auf die Nerven geht, dass dieser Morpheus immer alles, also 5000 Mal gesehen, willst du die Hard Action? Der Erklärbär, ja. Woran mich die beiden erinnert haben, ist tatsächlich der Bartender aus Shining. Ja, ein bisschen. Der so ganz reserviert im Typus, also nicht irgendwie aufgeregt und gar nichts, eigentlich immer so die Ruhe selbst. Ich habe Shining ja noch nie ganz gesehen. Ihr habt das jetzt nicht gehört. Ich habe ganz leise gesagt. aber an den erinnern die mich, wobei der natürlich ein bisschen gruseliger ist in Shining. Ja, klar. Aber auch da ist es ja so ein Spiel mit der Psyche des Protagonisten, ja, auch. Ne? Ganz, ja, genau. Ist ganz witzig. Ganz genau. Ich fand solche Sachen immer spannend, so diese Psychospiele und die Frage, wo beginnt Realität, wo endet unsere Vorstellungskraft und wo ist auch die Realität nur quasi ein Produkt unserer Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad. Und das ist jetzt nicht endgültig perfekt umgesetzt in Paprika, das sicher nicht. Da stimme ich dir zu. Ich denke, da macht Inception einen besseren Job, aber einfach, weil Inception auf Paprika aufsetzen konnte. Mhm. Und bei Inception hätte ich mir einfach nachhaltig auch gewünscht, er wäre optisch weitergegangen, als er es getan hat. Yeah. Also da gibt's halt so, also Dr. Strange ist halt nachhaltig mit Inception verglichen worden, einfach weil irgendwann die Ebenen so überklappen und die Realität sich so zusammenfaltet. Das ist ja so ein optisches Element, was Inception was Inception gut benutzt wird. was in Inception gut benutzt wird. Aber darüber hinaus passiert da eigentlich nichts. Also es gibt eben diese eine Flussszene, die wir in Paprika immer wieder zu sehen bekommen. Mhm. Und die spiegelt sich eben auch in Inception wieder. Das ist so das Einzige, wo ich denke, okay, da krümmt sich jetzt gerade so ein bisschen die Realität und die Figuren sind damit konfrontiert. Aber die Ebenen, in denen die sich da bewegen, selbst in der tiefsten Traumebene, wo sie sich irgendwann befinden, das ist halt doch derartig in der Realität behaftet. Ja. Und irgendwo mit der echten Welt zu vergleichen. Also da hätte ich mir einfach gewünscht, Inception würde wäre noch ein Ticken weiter gegangen, als man es wahrscheinlich hätte man es an Hollywood so nicht mehr verkaufen können, keine Ahnung. Gibt wahrscheinlich Gründe, warum es das so nicht gemacht worden ist. Also ich habe in den paar Szenen in Inception, die ich gesehen habe, gedacht, das waren noch die, wo sie versucht haben, aus Leuten was rauszukriegen. Ja. Und damit die nicht misstrauisch werden, haben sie die Träume so nah an der Realität gebaut wie möglich, weil sobald du irgendwelche rosa Elefanten durch die Luft fliegen siehst, bist du dir in der Regel auch im Traum häufig recht sicher, dass es ein Traum ist. Aber das Ärgerliche ist eben, selbst in den Ebenen, wo dann die Träume der anderen dann die Kontrolle übernommen haben, war es nicht so absurd und so surreal, wie es hätte sein können. Auch so diese Wechsel, was ja Kanekawa dann irgendwann macht, von einer Situation in die nächste zu springen, selbst das hätte man deshalb schon machen können und es ist nicht in dem Maße gemacht worden. Ja, das fand ich hier tatsächlich ganz schön, mit welcher Geschwindigkeit eben diese Kanekawa-Träume durchexerziert wurden sozusagen. Was ich echt schade fand, ist, dass die Protagonistin am Ende erstmal, also zumindest das zwischendurch so aus den Helden brauchte. Ich dachte so, also weil die Forscherin selber ist eine, die so sehr kontrolliert ist und immer versucht, auch alles unter Kontrolle zu haben, den Überblick über alles zu haben und dabei ziemlich gut ist und auch ihre Kollegen und Kolleginnen recht gut einschätzen kann. Während Paprika, also ihr Avatar, nicht kontrolliert ist in dem Sinne, aber mit so einer Leichtigkeit durchs Leben geht, die ihr schon auch ein gewisses Maß an Kontrolle und Unabhängigkeit Vor allem ist Paprika, glaube ich, die Einzige, die wirklich in der Lage ist, diese Traumwelten überhaupt richtig einzusetzen. Also sie ist in der Lage, also die weiß halt auch, vielleicht auch die Forscherin dahinter, wozu der Geist in so einer Traumwelt in der Lage ist und nutzt das eben auch durch Verwandlungen. Also einmal ist sie ja dann so ein Schmetterling, also eben auch die blaue Fee, dann aber wirklich ein Schmetterling. Und andere, also die nimmt auch andere Gestalten an oder geht später in Filmplakate, in Poster hinein, in Bilder hinein, benutzt dann auch die Pferde, die auf diesem Poster draußen sind, als echtes Pferd, um eben von einem Ort zum anderen zu kommen. Und auch das hätte ich mir ein bisschen konsequenter gewünscht. Also, dass das einfach nicht nur so angedeutet wird. Und ja, sie springt dann ins Fernsehbild, kommt aus der Kamera wieder raus. Die anderen Figuren rennen ihr hinterher. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass das einfach auch noch ein bisschen intensiver gezeigt wird. Also ich habe mir das... Mein Gefühl ist, man hat sich derartig auf diese Parade immer wieder konzentriert. Oh Gott, diese, ja. So, halt durch diese Stadt immer lief oder durch die Träume lief. Dass links und rechts kaum noch irgendwas übrig blieb an diesen spielerischen Kniffen, nicht optischen Kniffen, sondern wo einfach mit der Realität experimentiert worden ist. Und das ist für mich so ein bisschen der Punktabzug, den es bei Paprika gibt. Ja, keine Ahnung. Also das ist für mich so ein auch die Bottomline. Also optisch war es genug, glaube ich. Optisch war es zum Teil auch wirklich ein bisschen zu viel. Aber so von diesem Spiel mit der Realität hätte man ein bisschen mehr machen können. Dann Dinge aus der Realität nehmen. Yeah. Es gab ein paar schöne Ansätze, gerade als die Forscherin in der Wohnung des ersten Verdächtigen sich umschaut und da anfängt, in diese Traumwelt rüber zu gleiten. Also ja, erst so eine verräterische Puppe hinter sich quasi sieht, dann so ein Schacht nach unten und dann in einem Vergnügungspark landet, da über ein Geländer springen will und dann switcht es zurück in die Realitätsdarstellung und sie springt halt übers Geländer von dem Balkon. Genau. Und wird gerade noch vom Kollegen gehalten. Und das ist halt auch so ein, das macht der Film 2-3 Mal und dann ist der Witz auch halt erzählt und dann geht's dann irgendwann so in diese zweite Traubebene, dann in die erste zurück und dann wird im Grunde genommen das wiederholt, was man vorher schon gemacht hat, und da hätte man meiner Meinung nach, außer noch einen draufzusetzen, noch ein bisschen was mehr spielen müssen. Also diese große Porzellanpuppe, die natürlich dann irgendwann ausrastet und mega gruselig ist. Oh ja. Also es ist wirklich extrem viel, also Body-Horror eben auch mit dem Schurken des Filmes und dessen Assistenten. So eine ganze Menge Body-Horror am Start. Aber eben auch so komplett gruselige Puppen. Also das ist, also wie viele gruselige Puppen in dem Film unterwegs sind. Also der vermeintlich erste Schurke wird ja nur durch seine Liebe zu Puppen eben so ein bisschen charakterisiert und vielleicht auch ein billiges, einfaches Ziel, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Für so eine tiefe psychologische Analyse fehlt uns ja heute auch die Zeit. Was ich ein bisschen schade noch fand, ist, dass es dann auch wieder, also nach dem ersten Mal, was ich schon sagte, dass sie einen Helden kriegt, der sie retten muss. Das zweite ist, dass es dann auch so ein Stück weit auf so eine Liebesgeschichte hinausläuft. Ja. Ich finde es an sich eine schöne Liebesgeschichte. Sie wird aber, was ich bei der sagen muss, ist, sie wird vernünftig angedeutet. Das ist richtig. Und also sie kommt nicht aus dem Nichts. Nee, das stimmt. Also da gibt es durchaus Hinweise von, das finde ich auch schön gemacht, das ist klug eingebaut in den Film. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass das dann so ein bisschen die Deus Ex Machina. Ja, beziehungsweise dieser wichtige Punkt ist, um am Ende quasi den Endgegner zu besiegen. Also dieses. Es fehlte, glaube ich, der Forscherin fehlte halt so ein bisschen die eigene Motivation, selber auch aktiv zu werden, weil es ist am Ende eben nicht Paprika, die aktiv ist, sondern sie. Genau. Ja. Aber ich fand es halt schade, dass das irgendwie das wieder mal die Liebesgeschichte, die Motivation für eine Frau ist, irgendwas zu tun. Und das ist so ein bisschen, wo ich dachte so, ich habe ihr die Liebesgeschichte gegönnt, ich finde die sehr schön. Die gefällt mir sehr gut, auch so wie sie zwischendurch erzählt wird. Aber dass es wieder so dieser wichtige Anlass ist, für die Frau irgendwie aktiv zu werden. Ich weiß, wir Frauen haben auch noch andere Motive, aus denen wir handeln. Wobei da auch so ein bisschen so ihr Charakter raus, so dieser Charakter nach Perfektion, nach Stringenz. Und Takita ist ja das exakte Gegenteil. Der ist ja sehr kindlich und sehr unbeherrscht, auch sich selbst gegenüber. Ja. Also er kann seinen Essdrang nicht kontrollieren und nichts. Und Beim nächsten Mal beugen wir uns dem Hype und gucken Your Name. Ja. Ein Film, der gar nicht geplant war. Ich habe auch erst vor ein paar Wochen festgestellt, dass der jetzt hier auch in Stuttgart läuft. Wir werden den in dem Zusatztermin am Sonntag gucken. Wir haben für den ersten Termin hier in Stuttgart keine Karten mehr gekriegt, weil das Kino voll war. Jetzt bei den Zusatzterminen sieht es ganz gut aus. Es wird ziemlich leer, wie es ausgesehen hat, das Kino beim Bestellen der Karten. Wahrscheinlich, weil der erste Hype auch vorbei ist und die Mundpropaganda wohl nicht ausreicht, die Kinosäle noch voll zu bekommen. Ob der Film dem Hype gerecht wird, Klammer auf, ich habe da eine leise Vermutung, Klammer zu, die ich aber bestätigt wissen möchte, das insofern möchte ich sein, das erfahren wir am Sonntag, denn hören wir uns nämlich am Sonntag direkt wieder. Jawohl, ne? So machen wir das. Bis zum nächsten Mal, auf wieder Nerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Auphonic-Credits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!